Erster für den Musikmeister. Von David, dem Diener Jahwes. Zweiter, böse Gedanken kommen in das Herz des Menschen, der Gott nicht kennt. Er hat keine Angst vor Gott. Dritter, die Sünde scheint ihm gut zu sein. Aber seine Schuld wird sichtbar. Dann werden die Menschen ihn hassen. Vierter, er spricht böse und falsche Worte. Er will nicht klug sein und nicht Gutes tun. Fünfter, er denkt im Bett über Böses nach. Er geht einen schlechten Weg. Er mag das Böse. Sechster, Jahwe, deine Güte ist sehr groß, sie reicht bis zum Himmel. Deine Zuverlässigkeit ist wie die Wolken. Siebter, was du tust, ist richtig, wie große Berge. Deine Entscheidungen sind wie tiefes Wasser. Du hilfst Menschen und Tieren, Jahwe. Achter, deine Güte ist wunderbar, o Gott. Die Menschen finden Schutz bei dir. Neunter, sie essen gut in deinem Haus. Du gibst ihnen viel Freude, wie frisches Wasser. Zehnter, denn du bist der Ursprung des Lebens. Durch dein Licht verstehen wir die Welt. Elfter, lass deine Güte bei den Menschen bleiben, die dich kennen. Und lass dein richtiges Handeln bei denen sein, die ein ehrliches Herz haben. Zwölfter, lass nicht zu, dass stolze Menschen mich besiegen. Lass nicht zu, dass böse Menschen mich vom richtigen Weg abbringen. 13. Dort fielen die Menschen, die Böses tun. Sie konnten nicht wieder aufstehen.